stehlen wir uns. Das stehlen wir. Das stehlen wir uns. Das stehlen wir. Oh, setz mich wieder nieder. Es überkommt mich wieder. Starr hinaus in die Nacht. Und mein Gewissen lacht. Das stehlen wir, oh, das stehlen wir. Das stehlen wir, oh, das stehlen wir. Oh, ich hab bislang schon leid. Ich bin noch nicht besser. Fußgängerzone, mein Jagdrevier. Zur Vollmondzeit gehört sie mir. Das stehlen wir, oh. Das stehlen wir, das stehlen wir, oh, das stehlen wir. Auf Fischer, da, da, da, vom Hundefänger geschnappt. Jetzt krieg ich meinen Lohn, für die Sektion. Das stehlen wir, das stehlen wir. Das stehlen wir, oh, das stehlen wir.